Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Vika. Big Heimspiel. Jetzt mit Vika. We'll be right back.

Sputnik Heimspiel. Jetzt mit VK. Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x-die-0@mdr.de. Get you. Jetzt mit VK. Takes me down.